Der Kanal schlängelte sich, der Sechsmeilenpfad schlängelte sich mit und wand sich ans überwucherte Ufer geschmiegt gemächlich hin und her. Hier und da fehlte eine Planke, Laurie legte eine Pause ein, um einen tauchenden Pelikan zu beobachten, der kurz darauf mit einem zappelnden Fisch im Schnabelsack aufstieg, dann setzten sie ihren Weg fort. Sie blieb vor einem Horst Binsenschneiden stehen, der aus der Lücke ragte, wo sich zwei Planken verzogen hatten. Lloyd packte sie unter den Bauch und hob sie hinüber. Als Football in der Armbeuge war sie langsam zu groß. Ein Stück weiter, kurz vor der nächsten Biegung, überwuchsen Palmen den Pfad und bildeten einen niedrigen Tunnel. Laurie passte da leicht durch, aber sie hielt an und reckte den Kopf schräg vor. Lloyd holte auf und beugte sich hinunter, um ihre Entdeckung in Augenschein zu nehmen. Es war Don Pitchers Gehstock. Und obwohl er aus massivem Mahagoni bestand, war er von der Gummikappe am Ende bis zur Mitte gespalten. Lloyd nahm ihn auf und untersuchte die Blutsprenkel auf dem Holz. »Oh, das bedeutet nichts Gutes. Wir sollten lieber...« Laurie hatte ihm mit einem Ruck die Leine aus der Hand gerissen. Sie schoss in den grünen Tunnel und der Leinengriff polterte ihr kreiselnd hinterher. Dann setzte das Bellen ein, nicht das übliche doppelte Kläffen, sondern eine Salve weitaus dringlicherer Laute. Besorgt bahnte er sich geduckt einen Weg durch die Palmen, indem er die Wedel links und rechts mit dem Gehstock beiseite schob. Die Zweige peitschten zurück und zerkratzten ihm Stirn und Wangen. An manchen Wedeln waren Blutflecken und Schlieren, noch mehr Blut war auf den Planken zu sehen. Auf der anderen Seite stand Laurie mit gespreizten Vorderbeinen und gewölbtem Rücken da, das Maul dicht über den Planken. Sie bellte einen Alligator an. Er war dunkelgrün, ein ausgewachsenes Exemplar von mindestens 3 Metern Länge. Er starrte mit seinen toten Augen auf Lloyds bellenden Hund. Das Ungetüm lag flach auf Don Pitcher, die stumpfe, schaufelförmige Schnauze über Dons wettergegerbtem Nacken, die kurzen, geschuppten Vorderklauen besitzergreifend auf dessen Schultern gestützt. Es war der erste Alligator, den Lloyd seit seinem Ausflug mit Marion zu den Jungle Gardens in Sarasota sah, und das war Jahre her. Die obere Hälfte von Dons Kopf war praktisch nicht mehr vorhanden. Aus dem lichten Haar seines Nachbarn sah Lloyd nur noch einen gesplitterten Knochenrand tragen. Das ausgetretene Blut neben der Wange war noch nass, darin schwammen hafergrützenartige Fasern. Lloyd wurde bewusst, dass er einen Teil von Don Pitchers Hirn vor sich hatte. Dass Don mit demselben Zeug womöglich noch 3 Minuten zuvor gedacht hatte, machte die ganze Welt irgendwie bedeutungslos. Der Griff von Lauries Leine hing neben dem Plankenweg in den Kanal. Sie bellte unaufhörlich. Der Alligator beäugte sie fürs Erste reglos. Er wirkte dabei bemerkenswert dämlich. »Laurie, aus! Halt die Schnauze, verdammt!« Er musste an Evelyn Pitcher denken, wie sie, gleich einer Schauspielerin auf der Vorbühne eines Theaters, auf ihrer Holzveranda stand und »Oh, ein Weibchen, ein Weibchen, ein Weibchen!« rief. Laurie stellte das Bellen ein, fuhr aber mit einem Knurren aus tiefster Kehle fort. Sie schien auf die doppelte Größe angewachsen zu sein, weil sich ihr dunkelgrau schimmerndes Fell nicht nur im Nacken, sondern am ganzen Körper aufgerichtet hatte. Lloyd ließ sich, ohne den Alligator aus den Augen zu lassen, auf ein Knie hinab, tauchte die linke Hand in den Kanal und fingerte nach der Leine. Er erwischte sie, riss den Griff mit einem Ruck hoch, umklammerte ihn krampfhaft und erhob sich. Er zog an der Leine. Zuerst war es, als würde er an einem eingerammten Pfahl zerren, so angespannt war Laurie, aber schließlich drehte sie sich zu ihm um. In dem Moment hob der Alligator den Schwanz, um ihn gleich darauf mit einem dumpfen Schlag so heftig hinunterklatschen zu lassen, dass Wassertropfen in die Gegend sprühten und der Plankenweg zitterte. Laurie schreckte zusammen und sprang auf Lloyds Füße. Er bückte sich und hob sie hoch, den Blick immer noch fest auf den Alligator gerichtet. Laurie vibrierte am ganzen Leib, als würde elektrischer Strom durch sie hindurchfließen. Sie hatte die Augen so weit aufgerissen, dass überall um die Pupillen herum das Weiße zu sehen war. Lloyd war vom Anblick des Rittlings auf seinem toten Nachbarn thronenden Alligators zu verblüfft gewesen, als dass ihn Furcht überkommen hätte. Und als sein Empfinden zurückkehrte, war es nicht Furcht, sondern eine Art fürsorglicher Wut. Er löste die Leine vom Halsband und ließ sie fallen.